Die Teilnehmer des ersten Kongresses der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei legten am 22. Dezember an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.